Der war daneben. Herzlich willkommen zum Spoiler Talk Star Wars Episode 9. The Last Skywalker, glaube ich. Nee. Rise of Skywalker. Rise of Skywalker. Wir begrüßen an unserer Seite unseren guten Freund Matze. Hallo. Der an der Trompete. Genau. Den kennen wir noch von unserem Spoiler Talk zu Avengers. Endsieg. Und ja, Peter Stolz ist auch heute da. Peter Stolz ist ganz konzentriert. Hallo. Hier ist er. Wir waren nämlich gerade bei im Kino. Und ja, haben uns den letzten Teil der Skywalker Saga reingezogen. Saga. Matze? Yo. Wie fandest du es? Ich fand's super. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Nee, ich fand's gut. Also ich bin mit uninformiert rangegangen, um quasi nicht mir irgendwelche Gedanken oder Vorstellungen vorher zu machen, und hab's auf mich wirken lassen. Ich fand's super. Also guter Film, gut gemacht, gute Action, null langweilig, durchweg Spannung. Sehr kurzweilig. Viele neue Sachen erklärt, so was auch von damals war. Ja, ein paar neue Sachen dabei gewesen, so was man noch nicht vermutet und gedacht hatte. Und der Trailer war recht schnell durch, fand ich. Die Setpieces vom Trailer waren recht schnell durch. Ja. Ne? Also da haben sie wirklich, hast du richtig gesehen, wie sie das alles so am Anfang abgearbeitet haben. Das letzte so aus dem Trailer war ja eigentlich nur noch der Kampf. Also wir reden über alles, hier wird alles gespoilert, Leute. Ja. Also am besten jetzt abschalten und in 3 Wochen hören, wenn ihr es geguckt habt. Das letzte war ja so laut, also war so in meinem Kopf eigentlich der Kampf zwischen Kylo Ren und Rey auf dem zerstörten Todesstern. Ne? Das war ja so mit das letzte von den großen Sachen, die im Trailer zu sehen waren. Ja. Und das war ja alles innerhalb der ersten Stunde, also eigentlich. Boah. Zwischendurch mal auf die Uhr geguckt. Also es ging wirklich fix. Okay. Und der Rest war alles überraschend, sag ich mal. War alles Anziehen, Footage. Und ja, Peter? Das Gefühl, was ich verspürt habe. Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall versöhnlicher jetzt mit dem Ganzen. Also das hat mich auf jeden Fall nochmal wieder ein bisschen runtergeholt, so von dem Befürchtungen, die ich hatte, so wie der letzte Film jetzt ausgehen könnte. So im Gesamten hat es mir wirklich auch gut gefallen. Actionreich, habt ihr ja schon gesagt. Und es waren noch so ein paar Enthüllungen dabei, wo ich schon fast nicht mehr damit gerechnet habe. Also wenige Enthüllungen, muss man sagen, aber zumindest noch die nötig waren, haben sie noch gebracht. Wobei man sich jetzt auch fragen kann, warum der ein oder andere noch lebt oder in der Form noch da ist, ist ein bisschen seltsam, wurde nicht so richtig erläutert. Die dunkle Macht hat alles möglich gemacht, kann man da einfach nur sagen. Dunkle ist möglich gemacht. Ja. Was die dunkle Macht möglich machte in diesem Film. Ja. Alles gut, bei uns wird auch gepupst und alles. Ja, alles gut. Let everything flow. Genau. Ich wollte nur damit Zunge weg, zeigen, dass ich nicht gelacht habe, sondern gehustet habe. Insgesamt sehr actionreich auf jeden Fall. Ich muss sagen, die berühmten Scores waren alle drin eigentlich, die man so kannte. Also habe ich auch mitgerechnet, wenn eben die Darth Vader-Maske da wieder auftaucht, die verbrannte eigentlich oder zusammengeschmolzene Maske, dass dann natürlich wieder leise im Hintergrund ertönt, war ja klar. Wie fandet ihr Kylo Svens zusammengelöteten Helm? Ja, das hätte nicht sein. Das sah affig aus, oder? Durch die roten Streifen da drauf. Vor allem, warum sind da jetzt so rote Streifen? Sah aus wie Comic. Ich habe erst überlegt, hat er da noch irgendwelche LEDs eingebaut, sodass das von innen so noch durch die Schlitze beleuchtet wird? Das haben sie natürlich gemacht, das umsetzen zu können für den Film, aber oder es war halt durch Greenscreen aufgemalt. Keine Ahnung, aber ja, das sollen halt die Schweißnähte sein. Seit wann bleiben Schweißnähte rot? Naja, weil der Wurm, der das geschweißt hat, das war der hat aber solche Yoda-Ohren, gell? Ich dachte, so ein bisschen, ja. Also war, ist der Mund war Planet Affen. Ich wollte gerade sagen, die Ohren, die Ohren waren von Yoda, also es war ein bisschen... Planet Affen. Hat einfach so einen komischen Helm aufgehabt oder so eine komische Brille, schwarze Brille, ja. Da hat man es nicht so richtig erkannt, was es dann nun sein soll. Vielleicht ja, aber den sein Schweißgerät leuchtet halt danach noch rot. Ach so, das ist halt einfach so. Na. Das sagst du jetzt so. Das waren spezielle SIF-Schweißnähte. SIF. So, ja, die Bösen. Ja, die waren sauer, also die waren extra, unsauber, deswegen alles versifft. Die haben extra genau Laserschweißer, die da, die im Endeffekt rote Spuren hinterlassen. So, das ist quasi der Hass, die Spuren, das Blut der Feinde soll das symbolisieren. Ach so. Den Triumph. Wie Kriegsbemalung quasi. Mhm. Okay. Vielleicht sollte es auch eine Symbolik für die Zerrissenheit von Kylo Ren sein. Wer weiß. Wer weiß. Wobei die hier gar nicht mehr so extrem war. Was wollte uns der Künstler damit sagen? Was mir noch aufgefallen ist, was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass Luke, wenn er zu sehen war, als Hologramm, also als leuchtendes irgendwas zu sehen als war. Als Machtgeist. Und Han Solo nicht. Han Solo war ja richtig stimmt, da. Ja. So, ja. So richtig klar zu sehen am Tag. Also er hat sich's eingebildet, wahrscheinlich. Es war in seinem Kopf. Uns kam wieder der gleiche Spruch. Ich weiß, was ich tun soll, weiß aber nicht, ob ich schaffe. Und er hat ihn wieder ins Gesicht gefasst. Ich dachte, der stößt nochmal zu. So hatte ich kurz erwartet. Aber dann hat er ja seine... Ist er zur Vernunft gekommen. Die Brezel weggeschmissen. Die Brezel. Also ich kann das im Nachhinein noch nicht verstehen, diese ganzen Aufschrei wegen Kylo Svens Laserschwert. Hm. Ich finde das immer noch geil. Lichtschwert, ich finde das mega. Das britzelt so schön, ey. Hm. Das macht richtig Spaß, das zuzugucken, ey. Richtig cool. Ja. Kämpfe haben ein bisschen schwerfälliger gewirkt, fand ich. Hm, das oder? War da eher so oldschoolig gemacht. Das war so oldschooliger. So im Stile eines richtigen Schwertkampfes. Mhm. So, dass das einfach ein Schlag auch eine gewisse Wucht hat, so dass man das erstmal abfangen muss. Und dann nicht so wie in den ersten drei Episoden da so rumfuchteln kann. So rumschnipseln kann. Ja. Zack, zack, gefuchtel. Fuchtel, fuchtel, Lichtschwert. Sehr gut, hat mir auch gefallen in dem Film. Diese Kontraste zwischen dunkler Raumstimmung, Lichtstimmung und dann diese Lichtschwerter in dem Moment. Oder wenn sie da in irgendwelchen Untergrundhöhlen waren, auf diesem Wüstenplanet da. Ja. Ich habe es mir sogar nochmal aufgeschrieben, Pasana. Ich habe erst gedacht, Isana Salve oder sowas. Nee, aber Pasana. Okay. Und wo sie dann in diesen Höhen unten sind und dann Ray gleich das Lichtschwert anmacht, so um im Endeffekt da die Höhle zu beleuchten. Gegen die Taschenlampe. War auch ein guter Gag. Das Geräusch von der Taschenlampe fand ich am besten so bumm. Es wäre da gerade irgendwie eine Sprungfeder gelöst worden. Bumm. Das stimmt. Generell waren ein paar richtig geile Geräusche dabei. Das waren so Kleinigkeiten, wo ich da lachen musste. Wie dieses, was auch neu war, waren diese Lichtsprünge, dieses wir haben es das Stottern genannt. Hm, das Lichtgeschwindigkeitsstottern. Lichtgeschwindigkeitsstottern, ne? Da hab ich erst gedacht, was wird denn das jetzt? So, jetzt gleich fängt der Millennium Falke an zu sprechen oder was? Nee. Aber super lustig fand ich einfach Chewies Geräusch in dem einen Moment dann so. Ja, das wird das, wo dieser Riesenwurm ankam, und dann so, ja, das wird jetzt unser letzter Versuch. Wahrscheinlich könnte unser letzter Sprung sein. Und dann Chewie nur. Stimmt, das ist sehr auf so Situationskomik teilweise getrimmt. Sowas fand ich super lustig. Aber was ich ein bisschen schwierig fand, da Peter und ich uns auch ein bisschen amüsieren müssen, ein neuer Charakter, Sorry Bliss. Genau, Sorry Bliss, die, wenn der aber einen Satz angefangen hat, sorry, aber ich bin so und so, das war aber so ein bisschen schwierig. Weil dieses englische Sorry ja in deutschen Sprachgebrauch mittlerweile so ein bisschen drin ist. Aber ganz lustig. Ja, man hat das Gefühl, so der Gewürzschmuggler muss sich die ganze Zeit entschuldigen bei ihr. Der Gewürzschmuggler war ja auch so ein Ding. Also sowas habe ich wieder gemacht. So diese, das hat so eine war so ein bisschen charmant und hat mir ein bisschen Futter gegeben. Das hat wieder so eine schöne Dynamik auch zwischen den Charakteren, so diese Interaktion schön nahegebracht. Ja. Was haltet ihr von dem neuen Roboter? D.O.? Den fand ich niedlich. Deo. Es ist Deo. Traurig. Ich fand ich ganz niedlich. War für mich so ein rollender Emoji. Ja, niedlicher Sidekick. Ja. rollende Emoji-Lampe, traurig. Ja. Und da finde ich auch, danke. Da finde ich auch gut, dass sie da nicht so ein, die haben ja schon manchmal ganz schön ordentlich auf die Glocke gehauen, was pathetisch und vorhersehbar angeht. Aber da fand ich gut, dass es da keine Szene gab, wo der Deo sich berühren lassen hat von Ray oder so. Das hätte ich dann erwartet. Das war so, die würde ihn dann bestimmt irgendwann noch berühren dürfen und so weiter und so fort. Aber das haben sie zum Glück weggelassen. Das finde ich auch gut, dass sie das gelassen haben. Nee, gestört hat er auch nicht wirklich. Nee, ach. Aber man hätte ihn auch nicht gebraucht irgendwie. Also es war nur wieder... Es war eigentlich für Gags, Ding einzuführen. Auch für Gags so. Der hat auch so ein bisschen, der hat auch Probleme mit seinem Sprachkommunikator, wenn man so will. Ja. Und sein Sprachmodul, der hat auch mal so ein bisschen gestottert, gell? Also mit Stottern hat man es viel in dem Film. Palpatine fand ich, haben sie gut zurecht gemacht, gell? Man muss ja überlegen, wie alt der Schauspieler mittlerweile ist, gell? Der ist ja bestimmt auch schon über 80. Auf jeden Fall. Den haben sie richtig gut hingekriegt. Ja. Ich meine, da hat er auch alten Mann gespielt. Ja, gut, da weiß das ja. Die mussten sie nicht mehr so viel Maske dran ballern. Die Finger waren bestimmt die Original. Aber das fand ich, unterm Strich fand ich das eigentlich auch geil. So, das ist auch den gleich am Anfang, quasi die zweite Szene, wo die den gezeigt haben, gefühlt. Gleich erstmal Palpatine gezeigt und dann auch an dieser riesen Maschine, an die da hing. Und das fand ich irgendwie cool. Ja. Das hatte schon was. Was meinten ja, wer unter den Kapuzen war? Die ganzen das Publikum. Waren das alles Snokes? Weil die ja Klonbatterien am Anfang stehen hatten, wo alle Snokes drinnen lagen. Waren das alles Snokes? Ich habe nur einmal das Snoke gesehen. Das waren mehrere Snokes in den Batterien drinnen. Okay, ich habe da nur einmal das Snoke gesehen und da habe ich wahrscheinlich nicht hingeguckt zu den anderen. Muss ich nicht, kann durchaus möglich sein. Kann doch sein, dass euch ein Orden ist, der da direkt da irgendein Volk, was da den Aber es wäre geil gewesen, wären das alles Snokes gewesen eigentlich, ist. Oder? Ja, das wäre schon echt übertrieben. Es wäre schon Klonarmee-mäßig gewesen. Alte Kapuzen runtergenommen. Da war ja riesengroß, dieses Stadion oder was auch immer das war. Ja. Vom FC Sif. Die Zeremoniehalle. Genau. Wo der große Thron stand. Das war quasi der Super Bowl. Das Super Bowl. Von Exegol. Exegol ist der Planet, glaube ich. Bis Moll. Und, also Ende war schon derbe Harry Potter, oder? Muss man mal sagen. Ja, also mit allein schon durch die Blitzästhetik. Und so dieses sich gegenüberstehen. Und vor allen Dingen auch, was ich wirklich gut fand, jetzt ist hier wirklich hartes Spoilern angesagt, sie haben wirklich nur die Stimmen genommen. Stell dir mal vor, da wären Machtgeister von Obi-Wan Kenobi gekommen und von Anakin und von dem und von, ich habe die Stimmen eigentlich gar nicht alle erkannt, muss ich ehrlich zugeben. Das waren ja die Stimmen von, hast du das geschnallt, dass das die Jungs waren? Ja, ist klar, aber... Aber ich habe jetzt gerade überlegt, wer da alles dabei war, aber das habe ich so schnell, das ging wirklich schnell. Anakin habe ich erkannt. Genau, Yoda war klar. Qui-Gon Jinn habe ich erkannt, der ist charismatisch, die Stimme. Ja. Wahrscheinlich irgendeiner sollte Mace Windu sein, habe ich aber auch nicht erkannt. Kit Fisto, naja, der ist ja gestorben. Der ist ja der Dieter Kraus, nee. Was ist Dieter Kraus? Dieter Kraus, der ist doch gestorben letztes Jahr. Ach so, das war der Sprecher. Die Synchronstimme von Samuel L. Jackson unter... Mhm. Herr Paschulke von. Ach so. Ja. Das war die Synchronstimme von Samuel Jackson. Der ist, ne? Herr Paschulke ist der Synchronstimme von Samuel gewesen. Ja. Werden News gedroppt. Knowledge gedroppt. Knowledge. Aber das fand ich auf jeden Fall besser, als hätten die da sich links und rechts. So wie bei Harry Potter, ne? Mhm. Kennst du bestimmt, oder? Das Finale, wo dann seine Eltern nochmal kommen und die stellen sich alle so daneben in Spalier neben den auf und so, das ist so nach dem Motto, du musst erst sterben, bevor du weitermachen kannst, ungefähr. Mhm. Das war so ein bisschen, hatte so seine Parallelen. Mhm, okay. Fand ich, also ich habe das super gesehen. Da habe ich so nicht aktuell auf dem Schirm, weil bei dem Teil sind wir jetzt gerade noch nicht. Achso, hast du lange nicht gesehen, oder was? Genau, ich habe den mal gesehen, aber das ist schon zig Jahre her. Von daher habe ich die Parallelen jetzt nicht so gesehen. Muss man darauf achten, das ist interessant. Ja, wir kommen ja bald hin. Mit dieser extreme Blitz da im Himmel, das war natürlich ein bisschen übertrieben. Dieses, am Anfang also dieses Geräusch. Nicht gemerkt. Hä? Wo der so machte und dann ging der, da ging es bevor es macht es. Das war gar nicht aufgefallen. Okay. Du musst so lachen. Anfang der Entladung. Ja, das war so. Okay. Das war herrlich, ey. Ich muss nur an den EMP denken, also. Ja, es hatte so magnetischen Palpatine quasi. Ja. Den hatte ich sofort im Kopf, den Gag. Genau, ey, geil. Na und am Anfang, ja. Relativ am Anfang kam ja die Blitze bei Rey aus den Händen. Da habe ich noch nicht auf Palpatine geschlossen. Das war so der Moment, wo ich dachte, oh, da stimmt was nicht. Kam bei mir erst später. Und, die Machtprobe an sich war ja okay. Die war cool, ja. Aber da, dass dann die Blitze kamen, da habe ich noch nicht auf Palpatine geschlossen. Du? Bei den Blitzen war dann so die Spur, wo ich dachte, okay, Blitze ist eigentlich selten, aber ich dachte noch so, gut, das gehört nicht nur zu Palpatine eigentlich, gell? Weil Yoda hat auch Blitze geschossen. Da ja, ich so gedacht, das könnte auch immer noch jemand von der guten Seite sein. Also direkt Palpatine war natürlich dann der engere Kreis. Sicher war ich mir auch noch nicht, weil ich bis dahin irgendwie dachte, so, warum soll der eine Familie haben? Das war für mich so unschlüssig. Ja. Ich so dachte, na, eigentlich hat er ja nur Interesse dran, irgendwie den Sith-Orden fortzusetzen. Warum soll der irgendwie eine Familie gegründet haben? Gell? Warum soll der das gemacht haben? Ja. Na, ich habe es nicht miteinander verbunden. Wie hatte unsere Abendbegleitung vorhin gesagt? Hat er auch mal irgendwo reingehalten. Nee, also, um es zu beantworten, direkt habe ich es immer nicht. Also da war ich mir auch noch nicht sicher. Ja. Nee, ich dachte auch nur, dass das die Steigerung von der Macht halt ist, so dass man die sieht. So, dass sie irgendwelche dunklen Seite der Macht angesprochen hätte. Nee, da habe ich noch nicht drauf geschlossen. Ich dachte halt wirklich, das ist nur die Steigerung. Des, also ich habe sofort an die dunkle Macht gedacht, also okay. An die dunkle Seite der Macht gedacht, als sie das gemacht hat. Okay. Generell ist es ein bisschen krass, was teilweise Rey drauf hat, finde ich so. Also man hat schon Episode 7, habe ich es damals schon so gedacht, da ging es ja extrem schnell so, dass er dann schon Gedanken beeinflussen konnte. So. Also sie war eben sehr talentiert. Sie ist machtbegabt, ja. So, genau. Und dann, aber jetzt dann so Sachen wie Leute heilen, gut, da kann man wieder die Connection finden zu Episode 3 oder wo das war, wo dann Palpatine zu Anakin sagt, ja, es gab mal einen dunklen Meister, der konnte sogar den Tod besiegen. Ja. Vielleicht ist es sowas, was da wieder vererbt wurde, so indirekt, so das Talent dazu. Einen dunklen Meister? Ja, also das ist sagt, dann auch, ist das dann auch ein Zeichen für... Der hatte einen Namen, der hatte auch... nicht so gut für dunkle Seite, oder was? Das ist gar nicht wieder der hatte den Namen gesagt. Darth Plagueis, glaube ich, oder so. Irgendwie nennt er den da. Ja, jedenfalls sagt er, da bietet er ja da Anakin auch die Möglichkeit, Padme zu retten und sagt dann, ja, pass auf, ich kann dir helfen. Es soll mal einen Meister gegeben haben, der konnte den Tod überwinden. Vielleicht soll das so ein bisschen die Verbindung sein, dass sie so dieses Heilen da ein bisschen in ihrem Blut liegt. Ja. Wobei das ja eigentlich was Neues war. In dem Sinne hat man das noch nie gesehen. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Hat doch selbst Yoda nicht gemacht. Also nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Ja. Ich habe nur Peter gehört, wo die Schlange geheilt hatte. Alter, was ist denn jetzt? Ich war so ein bisschen überrascht, was da abging. Ja. Vor allem vorher rennt sie da noch auf dem Rebellen-Versteckplanet rum und Meisterin Organa trainiert sie, wo man auch so denkt, hä, wie, die ist jetzt Jedi-Meisterin? Okay, das wurde in Episode 8 nur so ein bisschen angedeutet, dass sie auch machtsensitiv ist irgendwie. Ja. Dass sie gleich Meisterin ist, also dass sie da richtig das Training durchgegangen ist mit Luke, gut. Hätte man wieder ein bisschen Schlussfolgern können, hätte sagen können, okay, die hatten ja genug Zeit, irgendwie müssen sie sich auch wappnen. Gegen Peter sagte ja vorhin, dass off-Sound, off-Ton, dass das quasi ein Jahr danach spielt, nach Snokes Tod. Okay. Ja, es spielt nicht unmittelbar danach. Habe ich auch nur gelesen. Ja. Also Peter dropped Internet-Knowledge. Wikipedia, nicht Wikipedia. Wikipedia. Gibt's auch. Okay. Die waren übrigens auch wieder mal kurz zu sehen. Also die Ewoks waren das ja, aber. Ja, die Ewoks, ja, stimmt. Na, die Ewoks waren zu sehen, also viele alte Bekannte, sag ich mal. Auch die mit der Brille aus dem ersten Teil, also aus der ersten Teil der neuen, gerade aktuellen Trilogie. Die, was? Mit der Brille. Die so lila, nee, nicht lila, die so orange ist. Die Frau. Die Frau, die Stimme von Whoopi Goldberg hat. Die mit den kleinen Augen, die so groß sind. Ach, hier, genau. Mas Kanata. Genau, okay. Mas. Die habe ich mir irgendwie eingeprägt. Krass. Ja, bei der dachte ich mir auch immer, dass die irgendwie noch vielleicht so Force-sensitiv ist. Okay. So, aber das Gefühl hatte ich bei dem Film generell viel irgendwie bei einigen Leuten so. Also Finn hat extrem Anschein gemacht, dass er auf jeden Fall, der hat extrem immer so begabt krasses ist auf einmal, Gespür hatte, ja. Ne, dass der sagt, ach, ich habe das Gefühl, das müssen wir jetzt machen. Ich fand auch, was ich so an Finn auch, so schade fand, ist, ja. Er hat auch gespürt, dass bei mit Rey was passiert ist. Genau, genau. Genau, ja. Wobei die Verbindung ja auch schon immer stand, auch im Teil davor. Ja, stimmt, das stimmt. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie da so in auf Pseudo, ich stehe auf Rey gemacht haben jetzt. so aus der Kalten, so unangekündigt, so aus nichts, aber vorher noch so halb mit der Asiatin, so in Teil 8, weißt du, so halb mit der Asiatin und ja, scheiße, und ja, jetzt geht's ja nicht so gut und ja gut, auch bei Ray hat er ja auch schon immer irgendwie so ein bisschen gebandelt und hat ja immer besonders laut geschrien, wenn sie entführt wurde und so. Ja. Besonders laut geschrien. Gerade in Teil 7 hat er da auch noch so ein bisschen so Sprüche in die Richtung gemacht. Dann hat er, hast du einen Freund, einen süßen kleinen Freund? So. Das stimmt, da macht, ja. Da macht er so leichte Anspielungen. So, ja, aber das war dann in 8 wieder weniger. Ja, da hast du wieder diesen Regisseurwechsel im Endeffekt. Das war eigentlich nicht so gut, dass sie da... Es hätte gleich J.J. Abrams alles machen müssen. Ich fand, der Film war jetzt auch... Also der war besser nochmal, muss ich sagen. Ja, gut. Ist halt jetzt so. Ich meine... Ja. Der war einfach wieder stringenter. So ja, gehalten, so, genau. Ja. Ach, das Gefühl, da gibt's so... Ja, jetzt bringen wir das noch rein. Jetzt machen wir hier noch einen Nebenschauplatz. Dann gibt's wieder eine Wendung. Jetzt machen wir noch eine Wendung von der Wendung. Und dann wenden wir das komplette nochmal Blatt auf den Kopf. Und dann gucken wir uns das von unten an. Ja, also das ist so sehr viel getwistet in 8, finde ich. Ja, ja. Wobei ich ja für Twists immer zu haben bin. Aber ja, es war dann echt ein bisschen krass, weil du dann irgendwann... übertreibt man das dann. Es ist dann wie bei Game of Thrones, wenn du dann denkst, ja, okay, da stirbt jetzt noch nicht, da kommt wieder jemand noch dazwischen gegrätscht und der stirbt jetzt auch nicht, weil da kommt noch mal jemand aus dem Hintergrund gesprungen. Dann kommt die letzte Staffel. In der letzten Staffel vor allem, meine ich. Wenn dann plötzlich so Plot Armor da ist. Ja. Das Gefühl, es sind plötzlich alle, ja, die dürfen nicht mehr sterben. Ja. Bis es vorgesehen die ist. Die Pferde waren, fand ich auch eigentlich nicht schlimm. Hm? Die was? Das war die letzte Szene aus dem Trailer, die zu sehen war im Film. Stimmt, ja. Die Pferde. Diese komischen Space-Pferde. Okay. Die Space-Pferde, die auf dem Flügler, auf dem Dingsbums. Ah, stimmt, ja. Die Reitteppiche. Stimmt, diese riesen Blockadis. Ich fand das aber nicht schlecht, da diesen Kampf auf der Tragfläche und so, das fand ich schon ganz cool eigentlich. Nö. Was ich mich immer frage, atmosphärenmäßig ist das schon alles ein bisschen komisch, seltsam. Aber, ja. Du, das ist Science-Fiction, Mann. Die atmen überall. Klar. Ach so, ja. Was ich mir immer frage, so die hüppen da rum, gut, das musst du wahrscheinlich so hinnehmen, die nehmen kaum Deckung. So da standen so, also wo die da auf diesen Sternzerstörer drauf waren, wirklich, die rennen da rum, da stehen überall mal so ein paar Sachen rum, wo die dahinter irgendwie in Deckung gehen könnten und aus der Deckung schießen können. Die knien sich da mitten auf dem Deck hin und ballern aus der Hocke. Wo ich mir denke, wie bekloppt ist denn das? Ich meine, klar, sie wollen ein bisschen ablenken von BB-8 in dem Moment, gell, und wollen ihn da schützen und direkt Deckung geben. Aber da war in unmittelbarer Nähe hast du zum Beispiel noch so ein paar Reste gesehen von irgendwelchen Geschütztürmen oder irgendwelchen Lüftungsöffnungen oder was das waren, gell? Wo man vielleicht noch ein bisschen hätte versuchen können, so in Deckung zu gehen. Aber die knien sich da mitten daneben und schießen da rum. Ja, die macht es halt mit ihnen. Ja, das, genau. Das ist halt die Ausrede für alles. So. Das ist ja das Gute. Ja. Auch wo sie da an Deck da rumrennen, da auf dem Sternzerstörer und ballern da rum und schießen da 20 Gegner um, gell? Bap, bap, bap, bap, und werden nicht getroffen und irgendwann kommt mal so ein leichter Streifschuss an den Ellenbogen. Was ist jetzt geplant? Was wir spoilertechnisch noch gar nicht angesprochen haben, sind die tollen neuen Ritter, die bei The Knights of Ren, Kylo Ren eigentlich am Start waren. Die Ritter von Ren. Die waren ein bisschen... Die Ritter von Nie. Die waren ein bisschen für die Katze halt. So. Die waren wirklich verschwunden. Also wie Phasma. Ja, Die haben selbst so bei dem Kampf mit Kylo Ren nicht wirklich was gemacht. Die haben keine Schnittiges. Aber da hat in dem Kontext mit Knights of Ren, ich glaube, hätten sie die gezeigt, im ersten Trailer oder so, da hätte es diese blöde Diskussion mit dem Laserschwert gar nicht, mit dem Lichtschwert von Kylo Ren gar nicht gegeben. Weil die hatten alle so ein bisschen wir haben altertümliche Pseudo-Waffen. So, der eine hat irgendwie so eine halbe Streitaxt gehabt. Ja. Der andere hatte wie eine Keule, also wie ein Morgenstern sah das aus, mit so einem roten Licht drinne. Mhm. Und so, das war, also es hätte da in dem Bezug schon dann mehr Sinn gemacht eigentlich. Ich mag die eigentlich vom Design her. Vom Design her sind die krass aus, gell? Peter sagte im Intro, das ist ein neues Bandfoto. Ja, wirklich. So eine Metal-Band, ey. Ja, so eine Industrial-Metal-Band. War schon recht düster, war schon nicht schlecht, aber... Das sah halt schon cool aus, gell? Halt nicht gemacht. Das war halt schön verschwendet. Wie Phasma eben. Die haben 2-3 Mal auf irgendeinem Felsvorsprung gestanden. Ja, und haben sich da nackt machen lassen von Kylo Ren. Genau. Das fand ich dann aber wieder geil mit dem Laserschwert, muss ich sagen. Das fand ich cool. Sich das getauscht haben, ja. Das war cool, ne? Ja. Da hätten sie, aber da fand ich zum Beispiel dann vom gleich in Episode 8 diesen Kampf geiler da im Thronraum bei Snoke mit diesen Soldaten, wo sie richtig geil zusammengekämpft haben, Weil das war ein geiler Kampf, das war geil inszeniert. Also die hatten ja auch unterschiedliche Waffen, die Typen da, diese Garde da von Snoke. Genau. Das war nice gemacht. Meine, gut, also da war das auch geil natürlich mit diesem ganzen Rot Umhang, der dann weggebrannt ist und sowas. Das fand ich echt stark inszeniert. Ja. Da war das echt verschenkt, wie ihr schon gesagt habt. Also auch der Kampf war so dann, ja, die frühstücken wir jetzt noch ab, da müssen wir noch irgendwas mitmachen. Ja, das kommt davor, oh, die haben wir noch. Hm, ja, gut. Sechs Lumpis. Ja. Das war auch interessant mit dieser Force Connection, dass sie das nochmal so ein bisschen weitergemacht haben. Sie haben sie dann Machtzweiklang sogar genannt, dass sie noch besonderer verbunden sind, noch inniger sind, was die Verbindung angeht, noch mehr auf einer Welle. Gab's schon lange nicht mehr, hat er gesagt, ja. Ja, genau. Das gab's irgendwie Jahrhunderte nicht mehr oder was er da sagt, ewig nicht mehr. Und dann mit dieser Übergabe, wie ihr das jetzt schon angespielt habt mit den Lichtschwertern, die konnten sich ja richtig Gegenstände hin und her tauschen. Ja. Beziehungsweise haben gesehen, was auch bei dem anderen runtergefallen ist. Ist, ne, oder konnten das übernehmen. Genau, ja. Das war dann interessant am Ende mit dem Lichtschwert wirklich, dass das funktioniert hat. Dass sie vor allem das Lichtschwert hatte. Aber wenigstens haben sie bei den Knights of Ren halt wirklich keine guten Schauspieler verwendet. wie bei Brienne von Tarth, also nicht Brienne von Tarth, wie hieß die, Gwendoline Christie, die ja da Captain Phasma war und wo du dann am Ende nur eine blonde Locke und ein Auge gesehen hast und nicht wirklich eine schauspielerische Leistung. Ich habe auch ein bisschen gerätselt, ich habe jetzt beim Abspann gar nicht drauf geachtet, wer jetzt die neue Mitspielerin war, hier von wegen Gewürzschmuggler. Sorry, please. Ja, wer die Schauspielerin war, ich habe sie nicht erkannt an Augen, ich habe eine Vermutung, aber ich muss schon mal nachlesen. Gute Frage. Was denkst du, was für eine Vermutung ist? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Hat das einen Bezug zum Star Wars Kosmos? Nee, nee, gar nicht. Weil du auch mindestens sagst, ey, ist das etwa die? Ja, ja. Ich habe das nur mitgekriegt, wo du das gesagt hast. Nee, das war nur der Gedanke, also die Augenpartie halt. Ja. Carrie Russell müsste es sein. Nein, nee, sagt mir nichts. Ich hatte Seiten nur offen. Sagt mir nichts. Das ist dann auf jeden Fall nicht die ich gedacht hätte. Okay. Kurt Russell. Tipp mal drauf. Swatcher. Nee, also mit dem Flugzeugmodus, ich habe auch noch die Seite offen. Okay. Nicht Wikipedia. Kurt Russell. Nee, Carrie Russell drunter. Sagt man nicht. Ah, ich weiß nicht, ob mir das gefällt mit Lea, muss ich ehrlich sagen. Wieso? Was? Ja, aber warum sollte sie sich verstecken, wenn sie selber ein Jedi war? Also warum sollte sie das so krass hinterm Busch lassen? So, wenn sie da auch eine Ausbildung hatte, mit Luke zusammen sogar, weißt du? Und sogar Luke in der Szene, die man gesehen hat, sogar ausgespielt hat, sag ich mal. Naja, ich sag mal so, ich denke mal, dass einfach mal, weil kein anderer Jedi da gewesen ist noch, also waren ja alle dahin und sie die Einzige war, die mit der Macht überhaupt umgehen kann, in Anführungsstrichen, die halt Macht spürt und weiß, dass die da ist, dass die deswegen die Ausbildung sich an die Hand genommen hat, weil ja kein anderer sie hätte ausbilden können. Ja, ist aber ja, ich meine ja früher. Sie war ja jung in der Szene, wo Luke das grüne Lichtschwert noch hatte. Verstehst? Und das ist ja quasi... Was, wo man die in jung gesehen hatte. Genau, das ist ja quasi Episode... Nach Episode 6 muss das sein. Nach Episode 6, ich denke nicht, weil wir hatten ja vorhin das Thema, wo ist Lukes grünes Laserschwert hin? Ach so, nee, das muss ja... Da hatte er es ja noch, deswegen, sein, ja, da stimmt. Hatte er es ja noch. Stimmt, das muss zwischendurch passieren. Warum hat die nicht versucht, was mitzumachen? So, das macht so gar keinen Sinn. Vielleicht haben die einfach nur miteinander gekämpft, gar nicht als Jedi, sondern einfach so miteinander gekämpft. Na, aber sie hat ein eigenes Laserschwert, ja, stimmt. Was als Dürum aus dem Stein gezogen wird. Das war der Hauptgag des Films. Das war wirklich der Hauptgag des Films. Da waren wir mal ganz kurz 20 Minuten abgelenkt. Der Dürum. Man konnte die Szene mit dem X-Flügler gar nicht richtig genießen, weil man so lachen musste. Ja. Da war ich fertig. Wie das auch kommt, also das war echt... Man muss es ja kurz erläutern, weil die Leute wissen das ja nicht. Es ist ja jetzt quasi der Insider, dass in der Szene, wo Rey von Luke gesagt kriegt, wo das Laserschwert von Leia quasi versteckt ist, holt sie es, zieht sie das Laserschwert, also zieht sie erstmal einen Stein aus einer Wand und in dieser kleinen Höhle liegt dann quasi das Laserschwert eingewickelt in ein Tuch, was eben aussieht wie ein Dürum. Und dann kam so auf dem Nebensitz der Kommentar, oh, das ist ein Dürum. Geil, ein Dürum. Geil, ein Dürum. Ja. Vor allem auch wirklich der Wortlaut vorneweg noch, dieser Kontext war jetzt so super, gell? Ja, Meister Organa hat noch was für dich hinterlegt. Das hat diesen einen Tag... und diesen alten Backstein raus und dann kommt einfach nur geile Türe. Ja, da war auch ich mal kurz abgelenkt. Das sah wirklich so aus. Oh, herrlich. Weil das auch so die Farbe hatte, gell? Ja, ja, ja. Dieses Leinentuch oder was das war. Mit allen drei Soßen. Ja, nee, doch. Oh. Randalierst du. Ja. Stark. Nee, war gut. Wir haben generell am Ende nochmal ziemlich diskutiert so über die Lichtschwerter. Ja. Also mir kam das Lichtschwert von Lea irgendwie bekannt vor. Es kann auch sein, dass ich das vielleicht... Ich hatte vor einem Jahr ungefähr mal so eine Phase, da habe ich mal so 2-3 Nächte hintereinander immer so YouTube durchstöbert und so. Gibt's ja schön viele Erklärvideos auch zum Extended Universe und welche Laserschwertfarben gibt's und welche Typen und so. Und da kam mir das irgendwie bekannt vor mit diesen vielen güldenen Ringen und so. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Also mir hat es jetzt nichts gesagt. Was hat es jetzt eigentlich für eine Farbe gehabt? Auch blau. Laser, blau. Es war auch blau, ja. Okay. Waren beide blau. Die waren beide blau. Und das ist eben das, was mich irritiert. So, das ist ja das, warum hat sie damals nicht mitgekämpft? Wenn sie in der Zeit ein Jedi-Training hatte, wo Luke noch ein grünes hatte. Ja gut, irgendjemand musste auch die Organisation der Truppen und sowas. Ja, vielleicht war sie sowas wie die letzte Bastion, weißt du, wenn Luke failed. Wie fanden die das? Es war auch ein Trick einfach. Die haben das Laserschwert immer nur gekriegt, wenn sie die Ausbildung hatten, oder was? Ja, ein Jedi hat ein Laserschwert, oder? Ein Padawan eigentlich auch schon. Also ein Auszubildender kriegt eigentlich auch schon. Also zumindest in der ersten Trilogie da. Ja. Also ich gehe jetzt nach der Chronologie, wie die Episoden benannt sind, ja. Genau. Benannt sind. Tja. Ja, gute Frage. Wer weiß, wer weiß. Puh. Ja. Klingt nach einem Prequel. Kommt, vielleicht wollen sie das noch erzählen in Fett. A Star Wars Story. Ist doch gecancelt. Ja, ist gecancelt. Daraus haben sie noch einen Mandalorian gemacht. Es kommen trotzdem noch ein paar Stories. Ja. Denk schon. Es wird doch irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird auch eine neue Trilogie geben, denke ich. Ja. Die geht's bis Episode 12. Eigentlich könnten sie mal Peter Dinklage mal einbauen. Was, Peter Dinklage? Tyrion Lannister. Na, okay. Meinst du, so einen kurzen hat's gebraucht noch? Yoda war der einzige kurze. Und hier, Und die komischen Viecher, die waren ja auch noch mal kurz zu sehen. Die Porks. Na, die immer so geschrien haben. Was sagten die eigentlich zu Luke? Hat's das gebraucht oder nicht? Luke? Ja. Gebraucht, naja, aber wie... Also für den Plot hat's in dem Moment gebraucht, ja. Also aber ich habe damit gerechnet, dass sie ihn noch mal einbauen. Ja. Einfach, weil er noch verfügbar ist. Mit Harrison Ford habe ich eher nicht gerechnet. Ford war eine tolle Überraschung. Ich habe mich richtig gefreut. Die Stimme. Alleine die Stimme. Ging's gleich, mega, ey, fand ich toll. Nee, Luke, das war mir ja schon irgendwie klar, dass er den nochmal, dass der irgendwie ihr noch was mit auf den Weg gibt, oder dass da irgendwie nochmal so ein Punkt kommt, dass er dann noch mit ihr redet und sagt, ja, glaub an dich, und, Leb dein Traum. Genau, hier in dem Dürüm, da geht es wieder. Das wär so geil. Das müsste man nachsynchronisieren. Oh, geil, ein Dürüm. Das war so lustig. Oder nur so als so 10-Sekunden-Clip hier. Meisterin Organa hat ihr was hinterlassen. Oh, geil, ein Dürüm. Mit allen drei Schuhen. Ja. Richtig gut, ey. Ja, ey, komm, der Film war kurzweilig. Ich hatte richtig Spaß eigentlich mit dem. Mir ist auch mal wieder richtig aufgefallen, wie geil dieses Design ist und wie zeitlos geil dieses Design ist und wie geil ich das finde, dass die halt in diesen X-Flüglern einfach diese scheiß monochrome hässliche Anzeige drinnen lassen, so, wenn die ihre Feinde sehen. Ich mag das. Ich finde das so geil. Ja. Auch hier das Büro von Kylo Ren. Das Büro. So, so dieses Weiß hier so und dann Lichter. Das ist so richtig klassisch, ey. Das mag ich voll. Finde ich voll gut gemacht. Die alten die Helme, dass sie das so weitermachen, gell, wie auf dieser großen Basis. Diese roten Helme mit den schwarzen Masken vorne. Ich finde das richtig cool, dass sie da auch wirklich dem Design halt auch so geil treu bleiben. Die hatten, glaube ich, auch wieder eine neue Variation vom X-Wing. bei den Rebellen so ein weiß-orange gehalten. Oder beige-orange. Den fand ich auch interessant, so farblich gesehen. Ja, ist cool. Also das ist... Du merkst eben, stell dir mal vor, die würden eine Remake machen. Und bei Teil 4 wird er anfangen und nochmal anfangen oder so. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie alles in richtig moderner Optik machen, wie in manchen anderen Filmen. Ja, wie ist der schlimme Film, ja. Da früher von Arnold Schwarzenegger gespielt wurde. 2 Wochen? Total Recall. Total Recall. Ja, wo der neue ja einfach nur scheiße aussieht. Und der alte einfach legendär ist. So geil, wenn das sich die Sonde aus der Nase zieht. Omi. Geil. Ich habe das Gefühl, da waren auch so einige kleine Easter Eggs dabei, die man wahrscheinlich beim ersten Sehen gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Vollgestopft wie Sau. Wir hatten es ja vorhin mit von General Akbar noch irgendwie einen Sohn oder sowas. Da war auf jeden Fall nochmal so ein Fischkopf, sage ich jetzt einfach mal. Kalamari oder so nennen die sich, glaube ich. Irgendwie so, ich glaub, irgendwie so heißt diese Alienrasse. Vorhin habe ich gesagt Fischköppe oder irgendwie sowas. Ja. Das habe ich nur dann am Ende in Credits gesehen, dass da einer nochmal Akbar hieß. Private Akbar. Und ich muss nochmal belesen, weil ich dachte, in der einen Szene, das war John Williams. Ich habe nämlich nämlich auch schon gehört, dass es einen kleinen Auftritt von John Williams gibt. Also wo sie da durch diese kleine Bar gehen. Genau, zu Babu. Dieser Typ, der hier rechts was auf dem Auge hatte. Ne? Okay. Nochmal. Wie fandet ihr Babu? Babu? Ja, ach, war doch ganz nett. War so ein bisschen wie nicht anfassen. Aber so vom Sprachstil her, aber war doch okay. Ich fand die total bescheuert, irgendwie so ein bisschen debil, besoffen. Und dann immer noch komische Geräusche von sich gegeben. Na gut, er hat auch ein bisschen gesprochen. Guck mal, der Film ist ab 12. Also was willst du denn erwarten? Die haben da immer so ein paar Gimmicks drin und so. Das ist doch wie Baby Yoda. Das ist auch nichts anderes als ein Riesengimmick. Aber dass sie den dann am Ende noch im Flugzeug mit drin haben, dass er da noch mit drin hockt, das war so komplett sinnlos. Hat mich ein bisschen an eine Gremlin erinnert. Stimmt. Was ich gut fand, am Anfang sind die doch auf diesem Planeten, wo die dieses krasse Huli-Fest machen. Ja. Dieses Ahnenfest, wo ich dachte, die zeigen jetzt hier dieses Puppentheater mit den Kindern und die freundet sich da mit diesem kleinen Jungen oder Mädchen an, was auch immer. Mhm. So diese Schweinegesichter, sag ich mal. Mhm. Und da dachte ich, oh ja, die werden doch in 5 Minuten tot sein. Und das fand ich gut, dass sie das nicht gemacht haben. Okay. Weil das wusste ich doch. Das war so vorhersehbar. Wäre so vorhersehbar gewesen. Dass sie dann die Masse ballern oder was? Na klar, ich hätte sofort erwartet, dass sie da reinknallen. Wieso? Okay. Ja. Nicht? Ja, nee. Das hat man nämlich schon 1000 Mal gesehen. So, nee, ich habe auch gedacht, dass sie da in die ganze Masse da, weil die da so schön feiern und so, dass sie da rein hauen. Aber ja, nee. Das wäre eine explosive Party gewesen. Ja. Das war aber eine geile Idee eigentlich für den Film, fand ich so, mit diesen Farben und alles mit diesem Holy Fest und dann diese Verfolgungsjagd mit diesen an Dark Knight haben mich diese Motorräder erinnert. Die Schleudermotorräder hier. Ja, die Katapultmotorräder. Wie der Templer. Von dir, das Motorrad vom Templer. Genau, ja. Das Bettzeigel. Wie so Schneemobile sind die aus. Ja, genau. Genau, ja. Ey, wie schnell die sind, ey. Fand ich auch geil, wie sie dann immer die Leute hinten raus katapultiert haben, die dann losgeflogen sind. Die fliegen jetzt? Die fliegen jetzt. Ja. Aber es war genau das, was man sich selber gedacht hat. Hey, die fliegen jetzt? Und das haben die gesagt, es war wieder lustig. Das war eine starke Szene. Ja. Und einer der besten Gags auch im Zusammenhang mit diesem Ding war einfach am Anfang, als die dort ankommen und C3PO, also für mich einer der besten Gags. Ja, wirklich lustig. Was für ein Zufall, das findet nur alle 200 Jahre statt, gell? 42. Oder 42, habe irgendwie 200 verstanden. Nee, 42. Ja, ach ja, ist ja lustig, gell. Und dann drehen sie alle zu ihm rum. Kurzer Moment, und er dreht sich auch noch rum, gell, ob da noch jemand steht. Und die hingucken. Das war lustig, ja. Die Haltung auch dazu, diese angewinkelten Arme. Ja. Ich finde generell so C3PO Haltung. Der war schon immer ein Comic Relief eigentlich. Ja. Kann man ruhig mal machen. Einfach so ein bisschen so Electronic-mäßig. Electronic. Robot. Mr. Robot. Mr. Robot. Ja, Leute. Also unsere Eindrücke sind noch völlig frisch. Also es kann doch sein, dass es in 2 Wochen, wenn man mal drüber geschlafen hat, dass es dann wieder anders ist. Ja, wirklich. Mhm. Aber ich fand ihn gut. Also ich fand ihn besser als die 8 und die 8 fand ich nicht scheiße, so wie viele anderen. Also bin ich doch eigentlich ein Gewinner. Mhm. Okay, also ist doch gut. Ich fand auch alle anderen nicht schlecht. Also auch Rogue One fand ich super und auch Solo. Also ich kann mich da den ganzen Hatern nicht anschließen. Mhm. Ja. Ich habe da auch eher das gegenteilige Gefühl von dem, was immer einige Figuren in den Film haben. Naja, I got a good feeling. Aber die es richtig scheiße finden, die blägen ja auch lauter als die stille Masse, die es gut findet. Ist ja meistens so, gerade im Internet. Deswegen. Mhm. Was ich schade finde, ist General Hux nach wie vor. Also das, den seine Entwicklung finde ich absolut echt bescheuert. Also bescheuert bis... Das habe ich aber auch gewusst. Das irgendwie habe ich das so Gefühl gehabt. Das hat die Macht, hat mir das geflüstert. Die Macht. Das war mir irgendwie klar, dass da wird doch noch turnen. Dass der doch Spion dann am Ende war. Na gut, Der Spion musste sein. Einer musste ja sein. Und er hatte diesmal seine Herr Fuchs Mütze gar nicht auf. Nee. Schade. Diesmal nur die roten Haare. Genau. General Pride fand ich dafür umso cooler. Also der hat mich wieder so ein bisschen hier an Groß Moff Tarkin so ein bisschen erinnert. Stimmt, also das war wieder so wie so ein Relikt. Zu sehen? Nee, der war neu. Der war komplett neu. Das war für mich wie so ein Relikt aus einer alten Zeit. So. Als hätte der so diese ganzen Jahre überstanden, irgendwo auf einem Kreuzer noch gesessen und dann so, Hat er auch gesagt, die ganzen Jahre, die ich gedient habe. Ja. Das fand ich echt stark. Den fand ich cool. Peter schaut auf seine schlaue Liste, meine Damen und Herren. Ja, was mich noch geärgert hat, dass sie das mit diesen Laserstrahlen wieder so aufziehen mussten, das fand ich so, muss das jetzt wieder sein? Es muss immer irgendwas Planetenvernichtendes sein. Und wirklich dann auch jetzt so dieses Inflationäre. Jetzt haben wir schon so eine Riesenflotte, da dachte ich schon so, okay, ist schon die haben hier eine Sternzerstörerflotte, meinetwegen ist vernichtend genug. Ja, und jeder davon hat noch so einen Todesstrahl. Was soll das? Ist das jetzt ja eine gute letzte Ordnung, wie sie es eben auch ankündigen, so nach dem Motto, ja, dann eben machen wir verbrannte Erde, dann beziehungsweise zerstörte Planeten. Jetzt vernichten wir alles, gell? Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann gibt es eben noch Exegol. Exegol hat Monopol. Bis mal. Planetenmonopol. Ja, ist schon. Die hätten die ja auch unterworfen, nur. Quasi, die hätten an der Hälfte oder an so und so vielen Planeten ein Exempel statuiert und den Rest hätten sie unterworfen, weil die wüssten, okay, lieber leben wir als mit so einem krassen Laser getroffen zu werden. Laser. Ja. Ja. Schade. Adam Driver, gell? Ich sehe den ja wirklich gerne. Mhm. Also, der Charakter hat gerade Spaß gemacht, den zu verfolgen und so ein bisschen, ja, geil, cool und so. Und dann geht er halt drauf. Dieser Kuss war auch unnötig, fand ich ein bisschen. So. Ah, das hätte am Ende nicht mehr sein müssen. Was mich sehr gefreut hat, hätte ich nicht gedacht, Lando. Lando hat mich echt gefreut, den wiederzusehen. Das sah wirklich aus wie Apollo Creed, ey. Meine, klar, der war ein bisschen aufgedunsen und alles. Ja, aber, gut, die sind 100 Jahre alt, die Leute. Ne? Hat der so... dann zu hören, den gibt's noch irgendwie und auch diese Geschichte nochmal, dass er da mit Han da nochmal so nebenbei so versucht hat, ein bisschen nachzuforschen. Gewürzschmuggel war der andere. Dass sie da versucht haben, da so ein bisschen trotzdem eine Spur zu finden zum Sith-Planeten und irgendwie den ins Handwerk zu legen. Das hat nochmal so ein bisschen im Nachhinein einen auch nochmal versöhnlicher mit Han gestellt, also mich zumindest, weil ich so in Episode 7 dachte, so okay, da hat jetzt die ganze Zeit weiter geschmuggelt oder was hat er jetzt die ganzen Jahre gemacht? Der macht immer noch selbe. Zwischendurch ging es eben um die Republik und um den Frieden in der Galaxis und jetzt gucke ich mal wieder, jetzt muss ich wieder ein paar republikanische Credits verdienen oder was. Jetzt muss ich wieder zusehen, dass wir ein bisschen Schmuggler, ein paar Radare jagen oder wie die hießen. Radare. Verschulden gemacht wieder. Gut, Plotholes hast du immer vom irgendwie. Vom Goldplaneten kommt, hat er ja gesagt. Vom Goldplaneten. Ja, das noch am Ende, gell? Na, hey, wie heißt du? Ja, so und so, gell? Na, und wo kommst du her? Das weiß ich nicht. Dann finden wir es heraus. Also so ein bisschen wie so ein Urlaub Playboy. Das war so Sugar Daddy. Super Sugar Daddy. Finden wir es heraus. Na, und was ich auch noch ein bisschen... Zugeweg, ich muss pupsen. Was ich noch ein bisschen komisch fand, war eben, dass... ich hatte kurz überlegt, ob Luke, wo er zu sehen war, war auch nur so als Hologramm zu sehen, ob es der Schauspieler war oder ob es ihn animiert hatten. Nee, es war der echte. Aber es war der Schauspieler. Ja. Es hat mich ein bisschen verblüfft. Es war Mark Hamill, ja. Weil er ja beim letzten Teil schon so gemeckert hat, dass ihn da wieder geholt haben und dass er das eigentlich nicht wollte und dass ihn das auf den Sack geht und so. Naja, ihm ging es ja auf den Sack, dass er da aufhört, oder? War das nicht so? Dass er da quasi drauf geht. Ich habe so verstanden, dass es auf den Sack geht, dass sie ihn überhaupt wieder geholt haben, weil das Ding so ausgelutscht ist und die Story so und bla bla. Und der Typ, Mark Hamill, hat halt wirklich ein Problem. So, das ist so das typische Problem. Er wird immer Luke sein. Immer. Ja, ja. So. Immer. Du weißt gar nicht, ob da irgendwelche anderen... Ist nervig, wenn du Schauspieler Filme, bist. Ja, ne, das ist bei den großen Rollen ist das so. Wenn du also da ich habe den nur in den letzten Jahren gesehen bei... Hier. Dieser Agentenfilm mit Taron Egerton und Colin Firth. Okay. Dem ersten Teil von denen, wo jetzt auch bald der dritte ins Kino kommt. Kingsman. Kingsman. In Kingsman 1 spielt er mit. Okay. Als Doktor so und so. Mhm. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. So mal spielt Mark Hamill mit, ja. Ach ja. Das war die einzige Rolle gewesen. Wahrscheinlich. Nach 30 Jahren, die er dann doch mal gespielt hat. Ja. Ja, komm. Aber am Ende hatten die kleine Rolle bestimmt auch wieder 3-4 Euro eingebracht. Naja, aber nicht nur 3-4, ey. Und dann wird er halt dann auch wieder ja gesagt. Er hat mich trotzdem gefreut, dass er dabei war. Ich mag Luke irgendwie. Ja. Ich mag den. Also halt nur schade, wenn man dann solche Hintergrundinformationen hat. Und wenn die da keinen Bock drauf haben. Ja, weißt, dass die da keinen Bock drauf haben. Aber am Ende hat er es gut gespielt trotzdem, die 3 Sekunden, die er da war. Dann war es auch okay. Hat diese Kampfszene, wir hatten es ja vorhin schon mal zwischen Luke und Leia, die hätte es eigentlich überhaupt nicht gebraucht, finde ich. Also zumal diese Trainingsszene oder was das war. Ja. Genau, zumal haben sie damit auch so ein bisschen Versprechen gebrochen, weil sie ja gesagt haben, wir verwenden ausschließlich alte Szenen noch ja, mit Leia, mit Carrie Fisher, ja. Weil wir ja nicht wollen, dass wir jetzt irgendwie nochmal das Erbe irgendwie antasten oder dass wir jetzt irgendwie nicht zuschustern. Ja, aber guck mal, im Endeffekt war das wahrscheinlich irgendeine Deepfake, ne? Also war ja in Rogue One war sie am Ende ja auch nochmal die junge Leia. Ich glaube, war ja auch nochmal die junge Leia zu sehen. Ja, am Ende. So, ich denke, das gilt da einfach nicht. Naja, da dürfen sie halt sowas nicht sagen. Das ist dann immer die Sache, finde ich. Ja. Wo ich mir auch so dachte, bei der Sterbeszene, das war auch 100 Pro keine Szene, die sie vorher schon hatten. Nee, weil das da war, so viel Schatten deswegen war. Deswegen war das war so krass, so krass von der anderen Seite belichtet. Ja. Ja. Und dann auch noch, ja. Absichtlich, ja. Ja, na komm. Es ist halt so, da hat ihren Sohn nochmal aufgehalten. Das war eine Handdubel. Mit dem Ring drum einfach. Das war eine Handdubel. Ja. Ja. Okay. Was hast denn du so gemacht? Nee, es steht dann bei irgendeiner Schauspielerin in der Vita drin. Ich war Carrie Fishers Hand. Ja, ja komm, es war bei uns allen klar, dass die stirbt. Über Chewie wäre ich wirklich traurig gewesen. Fand ich schade, dass sie nicht konsequent genug waren. Ja. Das wäre überraschend gewesen, ja. Vor allem dann auch das Tragische noch, diese Konsequenz daraus, dass ausgerechnet ein Jedi am Ende noch ihn umgebracht hat. Ja. Das wäre krass gewesen. Rey dann mit diesen... Naja, aber so kann er wenigstens in der nächsten Trilogie wieder mitspielen. Ist doch gut. Aber das wäre eigentlich auch ein geiler Aufhänger gewesen. Ja. Er ist ja schon 250. Das wäre aber eigentlich wieder ein geiler Aufhänger gewesen, um Rey nochmal in Gewissensbisse mit ihrem Schicksal und ihrer Herkunft zu bringen. Und da hätte vielleicht nochmal Palpatine ihr nochmal ins Gewissen reden können. Er sagen können, ja, hier, du hast doch die Rebellion, du bringst deine eigenen Leute um. Eigentlich, du hast dich nicht mal im Griff. Eigentlich hätte das... Du bist die Todgeweihte, so nach dem Motto, gell? Eigentlich hätte das alles, so diese Thematik, die sie da angesprochen haben, alles eine Episode vorher sein müssen. Ja, das stimmt. Das geht raus mit einer gebrochenen Rey, die richtig düster drauf ist, die richtig bitter drauf ist und dann gucken, was weiter passiert. Das hatten sie auch nur ganz kurz angeschnitten, ihre dunkle Seite. So wirklich nur eine Szene mit dieser dunklen Rey. Ja. Wo ich auch kurz überlegt habe, ob das jetzt eine Schwester ist, die nochmal auftaucht oder ob es wirklich nur so ein... Klon. Ich dachte auch Klone. Ich dachte so, Palpatine hat sich ein paar Klone erschaffen. So. Na, ich hatte nämlich überlegt schon immer bei den Trailern und so, wer das ist, weil sie ihr halt recht ähnlich sieht, aber nicht hundertprozentig. Deswegen dachte ich. Auch das war eigentlich verschwendet. Der Kampf war eigentlich 3 Sekunden, oder? Also was waren das? Nein, nicht 3 Sekunden. Nicht war das, gell? Es war wirklich nur eine ganz kurze. Zweimal die Schwerter gekreuzt und dann ist er da aus der Tür rausgeflogen. Ja, es war auch schade. Die nach 300 Jahren noch aufgeht, die Tür, weißt du? So. Ich hätte mir auch fürs Ende irgendwie nochmal ein Lichtschwertduell gewünscht, irgendwie. Irgendwie finde ich Star Wars muss mit einem Lichtschwertduell aufhören. Ich finde immer Blitze da ein bisschen lame, also ich bin trotzdem okay damit. Aber ich finde so die so Blitze schießen und mit dem Lichtschwert zurückhalten, so nach dem Motto, nee, ich block das jetzt und lauf auf dich zu. Aber ich denke, Lichtschwert-Duell-mäßig kannst du dich in der Episode auch nicht beschweren. Nee, war schon. Also in der Hinsicht war schon genug drin. War schon gut, aber ich hätte es mir am Ende einfach nochmal gewünscht. Einfach nochmal einen geilen Lichtschwertkampf am Ende und. Weiß ja nicht. Und wenn's irgendwie. Das fand ich bei Solo recht krass. Dass der komplette Film nicht ein Lichtschwert zu sehen war, bis auf ganz am Schluss. Ganz am Schluss, ja. Von Darth Maul. Na, von Darth Maul. Das fand ich schon krass. Ist mir auch dann am Schluss erst aufgefallen. Also ich hab's jetzt auch nicht wirklich vermisst in dem Film, muss ich sagen. Ja, ist aber, eigentlich krass, aber, gell. Aber dann im Nachhinein dachtest du, Star Wars ist ja Lichtschwert ikonisch, ja, gell. Ja, nicht ein Lichtschwert. Ja. Aber funktioniert trotzdem, der Film. Ja. Ja. Ich finde den auch nicht schlecht. War okay. Ja, Hauptsache Piu, Piu, Piu. Piu, Piu, Piu, Piu, Piu. Und Chewie ist auch wichtig. Chewie ist wie so ein viel Liebe für Chewie, ja. Chewie ist geil. Ja, wie krass wäre das gewesen, wenn sie den umgebracht hätten. Ja. Theoretisch sollte es ja die letzte Folge gewesen sein. Also normalerweise hätten sie alle irgendwie draufgehen müssen. Ja. Um das Ding zu beenden. Aber sie wollen es ja eben auch nicht beenden. Gell? Nee, machen sie auch nicht. Wird schon noch was kommen. Ach, das läuft noch. Irgendwann sitzt Luke als ganz alter. macht Geist irgendwo rum. Guckt das nicht auf und macht dann nicht mehr draus. Nee, da wären sie dumm. Das ist doch Quatsch. Da wären sie dumm. Unnormal. Also war, also ich freue mich, ich bin zufrieden. Ja. Dann hoffen wir mal, dass Ghostbusters nicht so gut wird. Das ist ja ein ganz anderer Film jetzt. Ja, nicht sicher, aber das ist so, für viele ist Star Wars so ein richtiges Herzensthema, ne? Für mich ist es eben Ghostbusters. Das ist, da muss sitzen, der Film, Junge. Ah, da hast du schon mal die Blitze drin gehabt, so. Genau. ich glaube, du stellst dir auch zu viel vor. Ich, und Force Geist befürchte, hast du auch drin gehabt. Ich befürchte auch, es wird Stranger Things mit Ghostbusters. Du wirst es sehen. Ja, es wird Stranger Things. Das Problem ist, wenn man sich wirklich zu doll, ich meine, ich habe mich jetzt auf den auch gefreut, auf den Star Wars, aber ich habe mir nicht groß irgendwelche Gedanken gemacht oder irgendwie, ich habe. Ja, aber guck mal, wenn es so wird wie Episode 7 oder jetzt die Episode, dann kann man doch zufrieden sein eigentlich. Naja. Es wird nie an das alte Zeug rankommen, aber so ein bisschen so ein Nostalgiegefühl, diese Sirene, wenn die hier ihre Sternzerstörer klar machen und so, das ist einfach, das ist Nostalgie, eine gute Mischung aus einer neuen Geschichte oder einer anderen Geschichte mit neuen Gesichtern und Nostalgie. So in Ordnung. Die Sirene von Ecto 1, damit machst du mich schon glücklich. Das wird passieren? Das sieht man ja auch schon im Trailer. Ja. Aber es wird halt wirklich Stranger Things Ghostbusters. Das stimmt, ja. Naja, gut. Aber dazu später mehr, sag ich mal. Ich finde es gut, dass sie aus New York rausgehen, endlich. Dass sie auch mal was anderes machen. Finde ich mutig. Aber willst du echt ein viertes Mal New York sehen? Geisterjäger in New York? Also, ich nicht. Ja, Leute, also möge die Macht mit euch sein. Ich habe jetzt auch nochmal richtig Bock gekriegt, alle Filme nochmal zu gucken eigentlich, muss ich sagen. Gerade die auch Episode 1 bis 3 habe ich nochmal richtig Bock, das zu gucken. Mhm. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Bin ich dabei? Und Episode 1 ist sperrig, kann ich da sagen. Ja, da wird viel gelabert. Episode 1 ist echt Kinderfilm. Oh, ja, ich hätte mal Bock auf einen Star Wars 18er Streifen. Ja. Was? Ne, ab 18. Okay. So, wo es auch mal richtig gespratzt wird. Was so, mit Enthauptung und so. Ja, richtig. Also wenn das so richtig so zack und... Brauchst das, ja. Also es wäre mal interessant, das zu sehen, finde ich. Naja, aber die Szenen haben sie ja nicht im Kasten. Also wo sollen sie es hernehmen? Lass du drehen einfach einen neuen. Na. Deadpool meets Star Wars. Das wirst du aber unter Disney, glaube ich, schlecht. Aber es gibt auch eine Kinder-Deadpool-Version, habe ich letztens gelesen. Ja. Was ist denn da? Da hast du dreiviertel Film weggeschnitten. Echt? Ja, krass. Keine Ahnung. Habe ich gelesen, ab 6, glaube ich, oder 6 oder 12, keine Ahnung, was gibt es da. Okay, krass. Geht 5 Minuten, oder? Ja, keine Ahnung. Hashtag für euch doch fort. Hast du ja nichts. Keine Sprüche, kein nee, das ist eigentlich für Deadpool ein bisschen Käse. Das ist wirklich Käse. Aber ja, um es zu vermarkten, ja, machen hast sie da, hast du halt schnell fertig geschnitten. Ja. Schön, fein. Fein. Und was haltet ihr da eigentlich vom Ende der ganzen Saga, dass Rey jetzt eine Skywalker ist? Naja, komm, da ist ja kein Skywalker. Ist ja kein Skywalker, ja, sie hat ja nur gesagt. Sich ab jetzt so. Ja. Aber kurz vorher mussten noch die Force-Geister noch kurz nochmal erscheinen und ja, ja, sag's ruhig. Das ist unser Segen. Wir geben dir unseren Segen. Ich bin so adoptiert. Organa. Oder sie hat sich dahin gezogen gefühlt. So, dass ihre Familie, gefühlte Familie ist, weil sie da halt aufgenommen wurde von beiden. So. Das ist, deswegen ihre Ersatzeltern waren genau. Quasi. Mhm. Ja, es macht schon Sinn. Sie hat ja im Prinzip auch eine starke Verbindung, diesen Zweiklang im Endeffekt mit Ben Solo gehabt. Ja. Ich hätte trotzdem beides erwartet. Ich hätte auch kurz erwartet, dass er Palpatine sagt und stolz darauf ist, jetzt die gute Palpatine zu sein. Aber ich hätte einen Doppelnamen geil gefunden. Palpatine Skywalker. Palpatine Walker. Sky Teen ist geil. Ich fand das letzte Bild auch sehr, sehr, sehr, sehr schön eigentlich, weil das auch so ein ikonisches Bild ist, wie Luke mit ist es schon R2-D2? Ich glaube ja. In den zwei Sonnen steht. Und das haben sie ja am Ende nochmal aufgegriffen. Plus, das ist Rey und BB-8 waren. Mhm. Fand ich sehr, sehr schön. Die Musik, ey, zeitlos gut. Mhm. Das funktioniert einfach. Ja, war ein gutes Ende. Ja. Ein paar Musikmomente gehabt, wo ich Gänsehaut gekriegt habe, zwischendurch mal. Theoretisch könnte so auch die ganzen Namen einfach von den Leuten annehmen, mit denen sie zu tun hatte oder die wie so Eltern für sie waren und dann wär's Orca Solo Skyteen. Geil. Das könnte klingt wirklich wie so ein Name von irgendeinem Alien. Ich bin Orca Solo. Orca Solo. Aus dem Skyteen. Oh, da dachte Solo. Ah nee, das war jemand anders. War Solo. Ich hätte ja gerne mal einen Film über hier Dingsbums. Über die dicke Schnecke aus der alten Trilogie. Hm. Weißt du, was ich meine? Dicke Schnecke. Na, die dicke Schnecke, ja. Ah, hier, Jabba. Jabba. No. Der Hutte. No. Ja, der ist ja. Komplett. Der ist ja auch in einem neueren Film aufgetaucht. Nochmal. Beziehungsweise in irgendeinem Episode 1, 2, ja, 3. Da war auf jeden Fall also dabei. Das sieht aber richtig Rennen, scheiße aus. Ist das nicht bei 1 gewesen, bei dem Rennen? Ja, das sieht richtig scheiße aus, ja. Da fand ich ja auch, da war nochmal so eine leichte Anspielung drauf. Mit diesem komischen Tanz. Nee, das war was anderes. Was meinst du jetzt? Was? Eine Anspielung auf die alten auf die Podrennen, meine ich. Dieses Festival sah am Anfang so aus, oder? Genau, ja. Und so dann auch, als sie da diese Verfolgungsjagd machen durch die Wüste da mit diesen Schlitten da von diesen Aliens da. Mhm. Das hat mich da auch wieder so ein bisschen an diese Podracer erinnert. Mhm. Was für mich auch noch so eine Erinnerung war, war diese Szene auf dem Hangar da, auf dem Sternzerstörer. Die haben ja so ein bisschen, ich fand, sie haben es ein bisschen rausgezögert mit ihrer Herkunft so. Es ging ja dann immer wieder drum, na, wer bin ich eigentlich? Ja, wie ist dein Nachname? Weiß ich gar nicht. Und es wurde schon so ein bisschen in die Länge gezogen, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Und dann diese Szene, als es revealed bekommt im Endeffekt von Kylo Ren, das war so ein bisschen wie Episode 5, fand ich so. Wie sie dann da steht und er sagt dann, du bist eine Palpatine. Und sie steht da. Nein! Okay. Das war nochmal, so ein bisschen hat es mich dran erinnert. So. Ja. Und dann kommt natürlich der Millennium Falke und ich hole euch noch ab hier. Zack, spring schnell rüber. Fettstift. Sie wird mit der Millennium-Falke funktioniert aber auch irgendwie immer, oder? Wobei sie da gar nicht so richtig in Gefahr war. Ja, natürlich. Funktioniert immer. Ey, die Musik und das wie das Land da langfliegt, das Gerät. Auch, dass die Schüssel eigentlich immer am Auseinanderfallen ist, aber irgendwie hält's das immer noch aus. Stimmt, die Boote besteht nur aus Ersatzteilen eigentlich. Überall qualmt's. Der Spruch ist der Kompressor wieder ganz, kam auch einige Male in dem Film. Stimmt. Auch dieses komische Alien da am Anfang an Bord von dem Millennium Falcon. dieser unnötige Schnitt wieder von der einen Seite auf die andere. Das ist auch so richtig. So geil. Okay. Ja, ist ein lustiger Film, Leute. Guckt ihn euch an. Aber kann man sich mal angucken. Schaut nicht so auf die Haare von Finn. Oh ja. Die Maden, ey. Die Dschungelprüfung war das. Auf jeden Fall. Im Star Wars komplett 90er. Das ist auch wieder der Thron von Palpatine. Wir brauchen mehr Stachel. Was sieht bedrohlich aus? Stachel. Wir brauchen mehr. Wie viele Stachel wollen Sie denn? Schwerter gab's schon. So ein Mist. Auch dieser Klotz so, gell, in dem sie drin hausen. Gell? Ja. Einfach nur wie so ein umgekehrtes Trapez. Gell? Ja. Aber das finde ich wieder geil, wie unten die Blitze, wenn die da reingehen, das sah auch geil aus. So. Mhm. War wieder sehr fantasievoll auch. Auch viele stimmt, schöne ja. neue Sachen gesehen. Auch dieses Festival fand ich cool. So, diese bunten Farben und so, das war schon ganz cool. Auch die, mag ich, ja. Die riesen Wellen, wo sie dann mit dem Dings da durchgefahren sind zum, ja. zum Todesstern. So. Das war ja. auch ganz nett geil. Also waren zwei, mit drei Skimmer. Gute Skimmer. Skimmer. Aus, waren aus zwei, Pool. Drei gute Einfälle so und hübsch dargestellt. Ja. Auch das Duell dann, ne? So mit das diesen, war, das mit war geil, Wellen ja. da im Hintergrund. Wie geil du Sven aus den Wasser rauskommt, aus den ja, da gibt's, der Welle, ja. Da gibt's eine Szene, die haben so im Trailer drin, die sieht ultra dämlich aus, finde ich. Da wo er dann durch die Wellen so durchgeht und dann liegen die Haare so ganz dämlich da. Echt? Die so, Szene finde ich gut. Die find das finde ich geil. Finde ich furchtbar. Ich finde, da sehen die so übelst dumm angeklatscht. Ich finde, Kylo Ren hat richtig gut funktioniert an dem Film. Danach gibt's eine Szene, da ist er auch so, sind die auch so schmierig. Ach, das sieht wieder geil aus. Da sind ja. die so cool. Eigentlich könnten so wir das mal mit dir nachspielen. So. Ja klar, auf jeden wie Fall. Wie du mit so mit dem Besenstiel, der einfach nur rot angemalt ist, ja. euch durch eine Welle läuft. Also auf einfach gemacht ist. Genau, so richtig auf billig. Gibt es da so Videos, die das machen. Ich frage mich vor allem immer, wie der seine Haare unter diesen kleinen Helm bekommt. Das ist mir zwischendurch aufgefallen. Vor allem, wie voluminös die dann sind, wenn er den abhat, gell? Na? Das ist so mit einer Off, wenn der den absetzt, ist, da ist so eine schnelle Off-Föhn-Funktion. Geht das, dann ist gut. Kommt durch die roten Streifen. Ja, genau, das sind Entlüftungsstreifen. Jetzt haben wir es geklärt. Jetzt haben wir es geklärt. Jetzt haben wir es raus. Und damit hätten wir eigentlich jetzt richtig guten Bogen geschlossen ja. zum Anfang, meine genau. Damen und Herren. Auf jeden Fall. Und hiermit verabschiede ich mich von meinen zauberhaften Gästen. Mitrednern. Wir bedanken uns bei Matze. Vielen Dank, dass du heute wieder für uns da warst. Bitte gerne. Und auch deine Meinung mitgeteilt hast. Ich übe noch mal ein bisschen mit der Trompete fürs nächste Mal. Und Peter Renn wünsche ich auch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, Peter. Gerne, und gerne. Natürlich. Dem Gagmeister des Abends. Soße, Soße. Ja. Ja, Leute. Wir vertiefen das nicht weiter. Nach müde kommt bekloppt. Wir wünschen euch was. Schaut euch, ich habe schon wieder den Titel von der Episode vergessen. Rise of Skywalker. Rise of Skywalker ja. an. Schaut es euch mal an. Lacht ein bisschen über verschiedenste Dinge. Erfreut euch. Ja. Habt Gänsehaut. Und viel Spaß vor allen Dingen. Und rutscht gut rein ins neue Jahr. Genau. Viel genau. Glück. Erfolg. Wünschen euch die Dorfschönheiten an dieser Stelle. Genau. Bleibt gesund. Und munter. Und danke fürs Zuhören auf jeden genau. Fall. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns gewogen. Ich wollte es gerade sagen. Und essen Dürüm. Ciao.